Lake Baxter macht jetzt weiter im kleinen Club. Hier im großen Club geht's jetzt voran mit Joey Beltram aus New York, live hier in der HR3 Club 9.